Nachts aus dem Club die Straßen leer. Hey Olli, was gibt denn dein Auto so her? Dreh doch mal heute so richtig drauf. Fahr doch nicht so wie beim Trainingslauf. Und die Musik dröhnte im Auto. Nebel, Regen, die Straße nass. Und plötzlich wird Olli leichenblass. Quietschende Reifen, ein schriller Schrei. Dort ein Baum, aufprall, dann alles vorbei. Dann Ruhe am Straßenrand. Olli für viele ein großer Verlust, für manche auch nur ein unbequemes Muss. Manchmal war er stressig, doch meistens nett. Und bei Susi war Olli der Stier im Bett. Und dann still in seiner Kameradschaft. Ollis Eltern weinend am Grabe stehen, sehen den Sarg ihres Sohnes unter die Erde gehen. Waren wir schuld, das Auto viel zu schnell. Aber Olli wollt's doch, nun alles vorbei. Denn Stille am Grabe. Für einmal angeben, einmal Ollis Leben. Etwas Wertvolleres kann ein Mensch wohl nicht geben. Für einmal nicht aufgepasst, einmal verloren. Ein mahnendes Zeichen und uns Olli gestorben. Denn Stille im Saal. Ich bin eine Mutter, kann den Schmerz verstehen. Ich will nicht zu meinem Sohn auf den Friedhof gehen. Ich will nicht leben mit dem lähmenden Schmerz. Für viele Mütter ist das bitterer Ernst. Dann trauern unseren Herzen. Ein Leben, ein Wochenende, komm, lass es sein. Und steigt nie angetrunken eure Schlitten ein. Denn am Morgen danach die Sonne für euch scheint. Und ein Mensch weniger an eurem Grab weint. Denn ein Auto wird zur Waffe, Metall gegen wehrloses Blut. Und ich werd dieses Lied so lange singen, bis auch der letzte von euch ist vor mir auf der Hut. Nachts aus dem Club die Straßen leer. Hey Olli, komm, gib den Schlüssel her. Komm, du hast getrunken, hey, ich hab's genau gesehen. Komm, lass uns lieber nach Hause gehen. Und deine Ruhe auf unseren Straßen.